nächtlichen Exkursionen in das Schloss zurückkehrte. Er beugte sich über eine Wiege, in der ein kleines Baby lag. Kuckuck! Was das war? Das war Dracula. Er begrüßte seine kleine süße Tochter Mavis. Nein. Ich wollte dich nicht erschrecken, mein kleines Baby. Stundenlang zuhören. Und dann liefen die Monster davon und mussten sich verstecken. Aber Max, der Menschling, fand sie. Er sprang unter ihrem Bett hervor und verbrannte ihre Kleider und biss ihnen in die Finger und klaute ihre Schoki. Nicht meine Schoki klauen. Teufelchen, du musst doch keine Angst haben. Ich habe deiner Mami versprochen, dass ich dich immer beschützen werde. Und Mavis liebte es auch, wenn ihr Papa ihr etwas vorsang. Mein Liebling Maisie, ja, du bist meine Pupsifü. Trau keinem nur Papi, bleib stets nur in seiner Nähe. Denn Papi liebt dich sehr, liebt dich sehr. Papi liebt seine Frau. Dracula tat wirklich alles für seine geliebte Tochter. Er ließ sogar ein großes Hotel für sie bauen, damit ihre Zukunft auch in den nächsten paar hundert Jahren abgesichert sei. Dann kam die Nacht, in der Dracula seiner Tochter beibrachte, wie man sich in eine Fledermaus verwandelte und flog. Mavis lernte schnell. Geh einfach in die Knie und stoß dich ab. Vertrau mir, Würmchen. Ich kann fliegen. Toll warst du da. Schneller, Spätzchen, schneller. Wuhu. Du kannst es, mein kleines Voodoo-Püppchen. Einer der Bauarbeiter kam herein. Natürlich ein Monster. Den Menschen hätte Dracula niemals für sich arbeiten lassen. Verzeihen Sie, Herr. Was? Es ist verbracht. Dracula ging mit dem Mann raus auf den Balkon und schaute zur Baustelle rüber. Sieht gut aus. Und nur Monster können herein? Das ist mal sicher. Das ist gut versteckt. Was Sie da sehen, ist 200 Hektar verwunschener Wald und das Land der Untoten drumherum. Wenn ein Mensch da nur mal hinkriegt, nimmt er schon die Beine in der Hand. Aber nicht übermütig werden. Keine Lagerfeuer. Keine Raketen in der Luft pusten. Ja, nein, kein Feuer. Ist klar. Dracula ging wieder hinein und blickte auf das Bild seiner geliebten Frau. Es ist geschafft, liebste Martha. Der Zufluchtsort für Mavis, von dem wir so oft sprachen. Niemand wird ihr hier je etwas zuleide tun. Viele weitere Jahre zogen in das Land, bis endlich die Nacht der Hoteleröffnung bevorstand. Die Gästeliste war lang und viele kamen von weit her. Vampire, Werwölfe, Zombies und andere Monster. Dracula hieß seine Gäste willkommen. Willkommen im Hotel Transsilvanien. Menschenfrei seit 1899. Sicher und sensationell das Veranstaltungsprogramm. Ich habe für euch höchstpersönlich spektakuläre Darbietungen zusammengestellt, die morgen zum Geburtstag meiner Tochter ihren Höhepunkt finden werden. Wir freuen uns jedes Jahr darauf, hierher zu kommen, Herr Graf. Wir genießen die Sicherheit so sehr. Natürlich, darum haben wir es ja gebaut. Ja, guten Abend. Danke, Marty. Du bist auch schön blass. Herr, Gebieter, Herr! Wir haben einen sanitären Notfall. Sanitär? Sofort. Herr Clarky! Toilette in Zimmer 380 verstopft. Der Gast aus besagtem Zimmer erschien nun persönlich. Ein riesiger Bigfoot stand vor Dracula. Uns sitzt allen mal ein Pups quer, lieber Bigfoot. Wayne, der Werwolf, traf mit seiner Frau und seinen mindestens 30 Kindern ein, die sofort alles in der Hotelhalle auf den Kopf stellten. Kinder, kriegt euch wieder ein. Ihr dürft der Mutti und Vati auf die Nerven gehen. Na, was ist denn das für ein Benehmen? Das ist ein Hotel hier und kein Friedhof. Entschuldigung, Onkel Draco. Draco, wie geht's dir? Wayne, mein alter Freund. Kann das Wochenende kaum erwarten. Erholsam, sich mal nicht im Schatten rumzudrücken. Deine Familie sieht blendend aus. Wir müssen nur die Teppiche entlausen. Zimmermädchen! Und schon kam der nächste gute Freund von Dracula ins Hotel. Frankenstein. Frank, mein Junge, siehst gut aus. Reist immer noch per Post, du Geizhals, Es geht mir nicht ums Geld. Ich habe Flugangst. Wenn sich da nur eine Schraube lockert, fangen die Triebwerke... Feuer! Ja. Feuer! Böse! Schon klar. Nach einer Weile waren auch die letzten Gäste eingetroffen und man begab sich in den Festsaal, der für Mavis Geburtstag besonders schön ausgeschmückt wurde. Ein großes Schild hing von der Decke herab, worauf geschrieben stand: Alles Gute zum 118. Geburtstag, Mavis. Waynes Frau war sehr gerührt. Wenn die arme Marthe doch nur hier sein könnte. Sie ist immer hier, Wanda. Liebe Freunde, ich freue mich so, dass ihr gekommen seid, um mit uns zu feiern. Ein weiterer Geburtstag meiner süßen kleinen Mavis und ein weiteres erfolgreiches Jahr in Sicherheit vor denen! Das sind aktuelle Fotos von Menschen, aufgenommen von Überwachungskameras. Sie werden fetter, um uns besser plattwalzen zu können. Und sie tragen weniger Kleidung, damit sie mehr Bewegungsfreiheit haben, um uns zu erwürgen oder uns die Köpfe aufzuschneiden und mit Süßigkeiten aufzufüllen. Aber hier werden sie uns niemals finden. Finsterer Unhold, du wirst niemals siegen! Okidoki, der Spaß geht in 30 Minuten los. Aber jetzt muss ich zu meinem kleinen Mädchen. So klein ist sie gar nicht mehr. Doch, ist sie! Mavis, inzwischen eine junge Erwachsene von frischen 118, war auf ihrem Zimmer und sprach zu ihrem Spiegelbild. Paps, du hast gesagt, wenn ich 118 werde, darf ich raus in die Welt. So wie jeder andere Erwachsene auch, der hier im Hotel ein- und ausgeht. Aber Mavis, Baby, das ist gefährlich. Bla, bla, bla. Paps, du hast es mir vor 30 Jahren versprochen. Weiß ich genau, wir haben zusammen Mäuse gegessen und du hast ausdrücklich gesagt, du gibst mir dein Wort. Dracula wollte nun seine Tochter abholen. Auf dem Flur, an ihrer Zimmertür, hing ein Schrumpfkopf, der Mavis letztes Gespräch belauscht hatte und dem Grafen sofort davon berichtete. Ah, der Herr bequemt sich, wurde aber auch Zeit. Ist sie schon wach? Und ob die wach ist, die will nur noch weg. Und mit weg meine ich weg, raus in die große, weite Welt. Was sagen Sie ihr jetzt? Was tun Sie jetzt? Ich hab das im Griff, reg dich ab, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Guten Morgen, Mavis Baby. Herzlichen Glückwunsch, Zuckerschabe. Ja, Papst. Ich weiß, dass ich Geburtstag habe. Ich habe jede Menge Überraschungen. Wuhu! Aber zuerst gehen wir ein paar Skorpione fangen, ja? Nur wir beide. Ja, mein Blutegelchen. Papst, hör mir mal bitte zu. Du weißt, dass wir etwas besprechen müssen. Du willst hinaus in die Welt ziehen? Kannst du. Aha, ich wusste, dass du das sagen würdest. Aber Paps, du hast mir dein Wort gegeben und du weißt, dass ich weiß, dass das Wort eines Dracula heilig ist. Das Vertrauen, das Herzstück unserer... Warte, was? Ich sagte, du kannst gehen. Du willst mich nur veräppeln. Nein. Du bist alt genug, einen Leichenwagen zu fahren. Du kannst also auch deine eigenen Entscheidungen treffen. Du kannst gehen. Die totale Tollwut! Mavis packte in Windeseile ihren Koffer, verwandelte sich in eine Fledermaus und wollte aus dem Fenster davonfliegen. Halt, stopp. Moment mal, mein Sargnägelchen. Wo willst du hin? Ich fahre doch ins Paradies. Und ich dachte, die Sachen könnte ich da gut gebrauchen. Paradies? Na, du weißt schon. Dieser Ort, wo du und Mami euch kennengelernt habt. Tante Wanda sagt, bei euch beiden machte es einfach. Tsching! Na, ob's Tsching war, weiß ich nicht. Wo hast du denn die Karte her? Aus einer deiner Schubladen? Wieso sagst du mir nie, wie ihr euch begegnet seid? Das war auf Hawaii. Ha, was? Ach, Schatz, ich weiß, du bist aufgekratzt, aber es haben sich alle solche Mühe gegeben, zu deinem Geburtstag zu kommen. Ich weiß, machen sie ja immer, aber bin ich nicht langsam ein bisschen zu alt für solche Partys? Ich finde sie toll, aber ich möchte so gern mal etwas Neues sehen und mal jemand in meinem Alter kennenlernen. Ach komm, nein, mach das nicht. Nicht die Fledermausschnute ziehen. Also gut, nur ein paar Flügelschläge hinter dem Friedhof gibt es ein schönes Menschendorf. Wenn du dorthin fliegst, könntest du in einer halben Stunde oder so wieder zurück sein. Das sollte doch fürs erste Mal mehr als genug sein. Naja, es ist nicht Hawaii, aber rein theoretisch ist es wohl die Außenwelt. Okay. Danke, dass du mir vertraust. Aber natürlich, meine Kleine, ich hab dir mein Wort gegeben. In diesem Moment platzten Wayne der Werwolf, Frankenstein, Tante Eunice und noch ein paar weitere Gäste herein, die Mavis endlich begrüßen wollten. Bist du aufgeregt wegen morgen? Nicht so aufgeregt, wie ich jetzt gerade bin. Ihr werdet's nicht glauben, aber Papst lässt mich allein rausfliegen in ein Menschendorf. Was? Mach mal Platz, Draku. Bist du noch ganz bei Troste? Deine eigene Tochter zu diesen grässlichen Menschen zu schicken, von denen du uns immer erzählst. Deshalb hast du doch diesen Schuppen gebaut. Sie hassen uns, sie sind bösartig und sie sind sehr laut. Tante Onis, vielleicht haben sie sich geändert. Ich fliege nur mal kurz die Straße runter und sehe, wie es läuft. Und pass auf dich auf, Purzelchen. Nimm warme Kleider mit und dein Schwert. Nimm dich in Acht vor Mistgabeln. Und lass sie auch von niemandem das Gehirn rauslöffeln. Hört dich am besten im Schatten auf. Beute ausspähen macht Spaß, wenn man unterm Haus liegt. Jetzt hört mal auf, sie kriegt das schon hin. Sie ist eine Dracula zum Kuckuck nochmal. Aber halt dich von Feuer fern. Feuer böse. Mavis verabschiedete sich, nahm die Gestalt einer Fledermaus an und flog aus dem Fenster. Juhu! Natürlich würde Dracula sein Töchterchen niemals allein einer Gefahr aussetzen. Also verwandelte er sich ebenfalls und flog ihr heimlich hinterher. Juhu! Das ist ja der Wahnsinn! Da ist der Friedhof, genau wie Pops gesagt hat. Gleich hinter dem Friedhof lag ein kleines Städtchen. Mavis war natürlich sehr neugierig und landete auf dem Marktplatz. Keine Menschenseele war zu sehen. Kein Wunder, es war ja schon mitten in der Nacht. Hallo? Ist da irgendjemand? Plötzlich tauchten ein paar Männer auf, die mit Mistgabeln und Fackeln bewaffnet waren. Vampir! Finger beißen! Oh, hallo Menschen! Mavis behielt die Nerven und war ruhig und freundlich. Alles klar hier bei euch? Ich heiße Mavis Dracula und... Vampir, Kleider verbrennen! Meine Kleider verbrennen? Echt jetzt? Wir klauen ja deine Schoki! Schoki! Ich bin freundlich, bin ich wirklich. Mach mal langsam. Ich wollte nur Hallo sagen. Bitte, ich habe mich noch nie geprügelt. Weltfrieden? Ist das Knoblauch? Mavis verstand die Menschen nicht. Papst hatte recht. Sie verwandelte sich und flog schnell davon. Naja... Es waren ja auch keine Menschen, sondern Zombies, die sich nur so verkleidet hatten. Dracula hatte das alles eingefädelt, damit Mavis einen schlechten Eindruck von den Menschen bekommen sollte. Und das war ihm auch gelungen. Es hat funktioniert. Nun wird mein Liebling sicher sein. Für immer. Vampir! Und ihr geht jetzt wieder an die Arbeit. Die Zombies taten, was Dracula sagte und bauten das Städtchen auseinander, das es gar nicht gab. Es war nämlich nur eine Kulisse aus Holzwänden. Dracula flog nach Hause und begab sich zum Zimmer seiner Tochter. Er klopfte an. Mein Bluttröpfchen, du bist wieder da, so schnell. Komm rein, Papst. Wie war es denn? Wie war die große, weite Welt? Wie war es da draußen? Ganz okay, Papst. Was? Was hast du denn? Papst, du hattest recht. Menschen sind grässlich. Sie waren genauso, wie du gesagt hast. Sie wollten mir in die Finger beißen. Die Finger? Und sie hatten Knoblauch auf Brot! Was? Schau mich an! Ich krieg schon Gänsehaut vor lauter Angst. Es tut mir so leid, mein Liebling, dass dir etwas so Furchtbares geschehen ist. Es tut mir so leid, dass ich dir nicht glauben wollte. Ich gehe nie wieder von hier fort. Schön, sehr schön. Papsi wird dir den bestesten Geburtstag machen, den du je hattest. Schau mal, was ich für dich habe. Deine Wurmküchlein. Nicht mehr traurig sein. Und du weißt doch, dieses Jahr machen wir Mamis Geburtstagsgeschenk für dich auf. Was hat sie mir denn geschenkt? Wir werden sehen. Sie sagte, auf keinen Fall öffnen, bevor du 118 bist. Und wir haben brav gewartet. Iss deine Wurmküchlein und komm nach unten, wenn du soweit bist. Kaum war Dracula wieder unten in der Hotelhalle, kam noch ein Gast in das Hotel. Sofort stürzte er auf ihn zu. Ein Mensch! Wer bist du und wie hast du hierher gefunden? Oh, ich bin Jonathan und ich war mit ein paar Leuten beim Bergsteigen. Zu wie viel seid ihr? Bin nur ich. Ich ziehe gern alleine rum. In den Jugendherbergen trifft man so viele tolle Leute. Hey, wo wir gerade von toll reden, dieses Umhangding ist der Oberknaller. Steigt hier ein Kostüm fest oder so? Was habe ich getan? Das ist alles meine Schuld. Du musst hier weg. Oh nein. Aber bevor der Graf irgendwas unternehmen konnte, wurde er von einigen Gästen in Anspruch genommen. Hören Sie mal, einer Ihrer Piranhas im See ist extrem unhöflich. Er hat meine Schwägerin gefressen. Wie gleich bei Ihnen. Graf Dracula, wir hatten ein Zimmer mit Poolblick reserviert. Das Zimmer ist prima. Wir wollen eine Massage. Ja, Schwedisch. Shiatsu. Aromatherapie. Saftlöcher. Ich melde mich bei Ihnen, Herr Hydraberg. Nichts ist ja schwarz. Das ist Fräulein Hydraberg. Ja, aber schön, Sie zu sehen. Alter, mal ernsthaft. Was für grafische Stücke gleich. Draku? Hey, Draku, wie lief's denn mit Baby? Hey, Draku, wo steckst du denn? Dracula packte den jungen Mann und schleppte ihn in einen Kellerraum. Boah, das Zimmer ist ja ziemlich klein für so eine Riesenhütte. Kein Bett, aber wie cool sind denn diese Kehrschaufeln hier? Schweig, du Narr! Welche Waffen hast du in diesem Gebinde? Deine Mistgabeln? Plötzlich summte das Smartphone des jungen Mannes. Was ist das? Ein Folterwerkzeug? Eine geheime Gehirnfernsteuerung? Du liest nicht meine Gedanken. Das lasse ich nicht zu! Mann, das ist nur Mucke. Hier, hör mal. Oh, es raubt meine Seele. Ah! Was denn? Ist doch eine coole Nummer. Sei kein Grufti. Du musst gehen. Kein Mensch hat hier dieses Schloss betreten, wenn dich jemand sehen würde. Die Sicherheit des Hotels, die Zufluchtsstätte. Niemand würde je wieder hierher kommen. Du gehst ja ab. Je wieder herkommen. Ich liebe diese Dracula-Stimme, die ist so voll drüber. Und Mavis. Würde sie dich sehen, wüsste sie, dass ich gelogen habe. Nein! Wer ist Mavis? Ist das ihr Zimmer? Ich finde Zimmer teilen cool. Ich bin mit 6 Brüdern aufgewachsen. Ich kann gut teilen. Ich darf ihn nicht töten. Das würde uns Monster um 100 Jahre zurückwerfen. Damals in der WG in Rom, da habe ich einen Typen erwischt. Der klaut mir echt mein Shampoo. Ich sag so, ey Mann! Und der schmeißt eine Pizza nach mir. Aber er war cool. Was brabbelst du da bitte? Hä? Wow! Wie cool sind denn diese Hammer-Kostüme? Kostüme? Was ist? Hey, tut mir leid, Mann, aber ohne meinen Rucksack geht gar nicht. Da ist alles drin, was ich habe. Ja, bleib jetzt hier. Ja, es ist nur, ich liebe meinen Rucksack. Dracula hatte eine Idee. Er packte den Jungen und bevor der junge Mensch auch nur begreifen konnte, was mit ihm geschah, sah er aus wie ein Monster. Hey, wo denn? Was ist mit meinen Haaren? Dracula verließ mit Jonathan den Keller und schubste ihn durch die Hotelhalle. Guck mal her, ich bin der Frackentouri. Ja, hallo. Guck mal her. Das ist nichts Ungewöhnliches. Alles in Butter. Ich begleite nur ein Mann, Monster. Die haben sich hier ja alle voll aufgestylt. Hey, warum gehen wir zur Tür? Gehen wir raus? Von einer Skelettdame war Jonathan besonders begeistert. Wie cool ist denn das Kostüm? Wow. Okay, das musst du mir echt verraten. Wie hast du das denn hinbekommen? Ich meine, das sieht so echt aus, als könnte ich meine Hand da einfach durch... Als er seine Hand zwischen ihre Rippen steckte, tauchte der Ehemann auf. Hallo, geht's noch? Sie ist echt. Ihr seid echt. Ja, und gleich gibt's einen echten Prügel. Lass die Finger aus meiner Frau. Der Skelettmann stieß den Jungen gegen Bigfoot, der hinter ihm stand. Als Jonathan den sah, flippte er total aus. Laut schreiend rannte er durch die Hotelhalle. Genau in diesem Augenblick kamen Mavis und die Werwolffrau die Treppe herunter. Plötzlich, Jen, ich wusste nicht, wo du warst. Wir dachten, du wärst noch draußen. Oh nein, ich weiß nicht, warum ich je von hier weg wollte. Die Menschen sind so langweilig. Mavis wurde von Jonathan im wahrsten Sinne des Wortes umgerannt. Dann trafen sich ihre Blicke. Für einen Moment stand die Welt still. Mavis, hast du dich verletzt? Nein, ich glaube nicht. Das war strange. Mein Kopf tut weh. Wer ist das? Wer ist was? Oh, das. Das ist, niemand. Echt jetzt, Paps? Paps? Ja, ich weiß. Draculas Tochter. Da flippt jeder erstmal aus. Dracula! So, wir müssen jetzt weg. Dracula packte ihn und brachte den in Panik geratenen Teenager in einen Nebenraum. Ah, bitte töte mich nicht! Ich bin so jung! Ich will noch so viel sehen! Ich hab Karten für 6 Lady Gaga-Konzerte! Ah, ich hau ihr ab! Halt endlich den Schnabel! Ich kann keinen klaren Gedanken fassen bei dem Lärm. Wie? Saugst du mit sich mein Blut aus? die typisch menschliche Paranoia. Menschenblut ist so fettig und man weiß nie, in wem es schon drin war. Also, trinkt Dracula gar kein Blut? Nein, ich trinke Blutersatzlösung. Entweder Blutleit oder auch Bio-Naturblut. Man merkt gar keinen Unterschied. Hey, wow, du bist der echte Graf Dracula, so wie... Ich bin Dracula, bla bla bla. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesagt. Bla bla bla. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst. Darf ich mal was fragen? Wo sind wir hier eigentlich genau? Dieses Refugium habe ich geschaffen für alle Monster, die sich in der Welt der Schatten aufhalten. Um sich vor den Angriffen der Menschen zu schützen. Ein Ort, an den sie und ihre Familien sich zurückziehen und sie selbst sein können. Ein Ort frei von Fackeln, Mistgabeln und wütendem Böbel. Ein Ort des Friedens, der Entspannung und der Heiterkeit. Cool, so eine Art Wellnesshotel für Monster? Ja, ganz genau. Ein Hotel für Monster. Scharf kombiniert. Los, bist du bereit? Wir machen die Flatter. Oh Mann, jetzt bist du eine Fledermaus. Ich wollte schon immer mal fliegen. Wie ist das? Dracula packte Jonathan am Kragen und flog mit ihm ein Stück aus dem Fenster, wo sie fast mit Mavis zusammenstießen. Hi! Mavis! Was machst du denn hier, meine süße kleine Blutorange? Unser Freund wollte gerade gehen. Ja, er wollte mich gerade aus dem Fenster fliegen. Dieser Kerl ist so lustig. Oh, guck mal, du hast da was im Gesicht. Spiel mit, wenn du deinen geliebten Rucksack wiedersehen willst. Sie flogen wieder ins Zimmer. Mavis folgte ihnen und verwandelte sich zurück. Boah, voll krass. Hattest du als Fledermaus gar keine Klamotten an? Oder sind die super stretch? Darf man erfahren, wer das ist? Mein kleines Knöchelchen, heute ist doch dein Geburtstag. Und wie du weißt, wollte ich, dass du die besteste, besonderereste Party bekommst. Darum, naja, musste ich Hilfe holen. Du musstest Hilfe holen. Naja, ich weiß, ich bin genial, aber ich dachte mir, es würde noch besterer und besonderereser werden, wenn jemand in deinem Alter die Party mitplant. Du bist in meinem Alter? Ja. Ich meine, wie alt bist du denn? 118. 118? Oh. Ja, ich bin 121. Wirklich? Mhm. Siehst du, es ist alles ganz, ganz normal. Ich gebe eine Party und er hilft mir. Eine alte Ritterrüstung klapperte mit dem Visier und gab Dracula eine Meldung durch. Durchlaucht, wir haben einen Notfall. Jetzt nicht. Siehst du nicht, dass hier gerade alles so schön völlig normal ist? Sekunde, was geht hier vor sich? Es gibt einen Notfall in deinem geliebten Hotel und du rennst nicht gleich los? Warum? Etwa seinetwegen? Wow, seht euch mein Gesicht an! Bah! Nein, mein Rattenschwänzchen, es ist nicht seinetwegen. Gut, dann sieh du mal nach dem Notfall und ich leiste ihm Gesellschaft. Nein, alles nur das nicht! Was? Ich meine, weil er doch Zeit zum Planen braucht. Und wenn du ihm Gesellschaft leistest, dann plant er nicht. Er, gesellschaftet mit dir und dann wird der Plan... Der wird nicht geplant. Okay, dann können wir ja nachher zusammen rumhängen, wenn du nicht planst. Klingt gut. Ja, hörst du? Das klingt gut. Ihr hängt zusammen rum. Bis später, mein Schatz. Herrlich. Er schob seine Tochter aus dem Zimmer und wandte sich wieder Jonathan zu. Und du hängst hier nirgends rum, weil du uns verlässt. Du hast doch gerade noch das Gegenteil gesagt. Dracula öffnete eine Geheimtür, die in einen Tunnel führte. Aber Herr, der Notfall! Folge mir! Wo gehen wir hin? Wir schaffen dich nur weg durch einen Geheimtunnel, damit sie uns nicht sieht. Kann ich dich mal was fragen? Ist das wahr, die Sache mit dem Knoblauch? Ja, den vertrage ich nicht. Das schwillt mir die Kehle zu. Und der Holzblock ins Herz? Ja, naja, wen würde das nicht töten? Ich komme nicht auf hier runter. Das ist als Notausgang gedacht für den Fall, dass uns Menschen angreifen sollten. Bin ich sowas wie der erste Mensch hier, hä? Das ist echt cool. Dracula öffnete jetzt eine weitere Geheimtür. In diesem Raum befanden sich Frankenstein, der Werwolf Wayne und ein paar andere Monster, um einen Song für Mavis zu proben. Dracula kam ihnen gerade recht. Pass auf, Draco. Wir wollten was zusammen spielen, wie in alten Zeiten. Wir dachten, vielleicht singst du ja sogar mit. Nicht doch, Jungs. Ihr wisst doch, dass ich nicht mehr öffentlich gesungen habe seit Marthas Tod. Wir haben nur gedacht, Mavis würde sich freuen. Ich sagte nein! Und damit basta! So, und jetzt nehmen wir die Zombies in den Arm und vertragen uns alle. Uff, der hat dich richtig erschreckt. Ich war nicht erschreckt. Ich war nur höflich. Plötzlich tauchte Mavis hinter Jonathan auf. Hey, was machst du denn hier? Ich dachte, du würdest planen. Ich habe deinen Namen nicht mitbekommen. Mein Name ist Mavis. Mavis? Das ist ein cooler Name. Danke, hat meine Mutter ausgesucht. Und verrätst du mir auch deinen Namen? Ich? Oh, mein Name? Gute Frage. Tja, wie man sieht, bin ich für Frankenstein. Nein, bist du nicht. Frankenstein ist mein Onkel da hinten. Er umarmt gerade Zombie Mozart. Klar, natürlich ist er dein Onkel. Naja, also ich bin nicht der Frankenstein. Ich bin sein Cousin. Johnny Stein? Johnny Stein? Jetzt entdeckte auch Frankenstein den Jungen und stapfte auf ihn zu. Wer ist das? Oh, bring die Monster mich jetzt um. Nicht, solange sie glauben, du bist auch ein Monster. Hä? Das ist ja rassistisch. Das klären wir später. Jonathan versuchte sich also anzupassen und stapfte durch den Raum wie Frankenstein. Macht der Bengel sich über mich lustig? Nein, nein, natürlich nicht, denn er... Er ist dein Cousin, Johnny Stein. Ja, ja, ja. Ich hab keinen Cousin. Doch, doch, hast du. Er ist ein Vorfahre deines rechten Armes sechsten Grades. Ein Vorfahre deines rechten Arms? Hast du einen Cousin? Frank, wenn dein Arm sprechen könnte, würde er dir sagen, dass der alte Besitzer deines Armes einen Bruder hatte. Der eine Frau geheiratet hat? Und die wurde... Weil sie ein Schwein erwürgt hat. Ich hab Schweinewürgerinnenblut in meinem Arm. Ist ja ganz schön toll. Jonathan entdeckte jetzt die Musikinstrumente und war sofort Feuer und Flamme. Wow, ihr könnt alles spielen. Wie cool ist das denn? Auf geht's! Die Monster gingen auf die Bühne und fingen an zu spielen. Es ist kaum zu glauben, nun ist so weit. Hast du doch gestern erst gesessen, schlucktest kleine Moskitos. Doch nun genießt du Frosch und Maus. Schmeiß sie dir rein, als wär's Chips bloß. Sag mir, wo ist die Zeit nur hin? Halt, halt, halt, hört mal auf, Freunde. Stopp, das ist ja niedlich, aber voll total retromäßig. Ja, danke, Johnny. Da müsst ihr echt noch eine Schippe drauflegen, Jungs. Guckt mal her. Hey, Werwolf, hau in die Tasten, Baby. Jonathan, oder jetzt Johnny, sprang auf die Bühne, griff sich die E-Gitarre und legte los. 2, 3, 4. Vampirgirl, lass die Zähne spitzen. Cooler Haarschnitt, Baby ohne Witz. Kleine Prinzessin wird zur Königin. Ne Fledermaus, Lady mit 118. Yumi, Yumi. 118. Alle 118. 118. Die Monster und auch Mavis waren begeistert von seinem Auftritt. Abgefahren. Das war ja voll der Wahnsinn. Ich glaube, mein lieber Cousin macht das hier zur besten Party aller Zeiten. Ja, vielleicht kriegt er es sogar hin, dass und noch ein Tag heute Wir machen nichts von alledem. Wir halten uns an das Programm, ist das klar? Ist klar, Paps, ist klar. Johnny, du kommst auch. Ich weiß nicht, wenn du das mit dem schon plant die Party. Draculas Programm bestand aus Bingo-Spielen und irgendwelche Quizfragen beantworten. Mavis und Jonathan fielen vor Langeweile fast die Augen zu. Und als dann auch noch im Pool Wassergymnastik angesagt war, fiel die Stimmung auf den absoluten Nullpunkt. Danach wurde dann das Buffet eröffnet. Frankenstein holte sich die erste Portion. Mach mir mal ein Beulenpest-Elchnasen-Omelett mit Kakerlakenbrei und Mausgelee. Oh, und glutenfrei. Bonjour, Monsieur Dracula. Darf ich Ihnen zaubern ein petit Omelette? Nein, nein, nein, nein, ich habe keinen Hunger. Was, Esmeralda, was riechst du? Menschenfleisch! Ich habe Hunger! Jonathan saß mit Mavis und einigen Monstern zusammen. Er erzählte, welche Länder er schon bereist hatte und was er dort so alles erlebt hatte. Dracula bekam das mit und befürchtete, dass seine Tarnung gleich auffliegen würde. Johnny, wir müssen ein kurzes Partyplangespräch führen. Was machst du denn? Wenn die sehen, dass du ein Mensch bist, kriegen die Monsteranfälle. Ganz ruhig, niemand ahnt irgendwas. Das Einzige, was hier schräg rüberkommt, ist, dass du am Flüstern bist. Und jetzt ist Schluss. Du sagst, dass du in den Pool springst und freust dich ganz doll. Dann sagst du, dein Rücken tut dir weh und du musst gehen. Und das tat Jonathan auch. Allerdings übertrieb er dabei gewaltig. Okay, Leute, jetzt wird's cool. Huhu. Oh, Leute, au, mein Rücken. Ich bin auf deinem Rücken. Nein, nein, er sagte, au, mein Rücken. Auf meinen Rücken. Dann kam Jonathan auf eine glänzende Idee. Und alle machten begeistert mit. Oh ja. Das könnt ihr haben. Reiterkampf. Stoß sie runter. Reiterkönig! Wir kriegen dich, Johnny. Du gehst tauchen. Ah, das werden wir sehen. Bella, Bella. Jetzt ist es aber genug mit eurem Kampfgereite. Hört sofort mit dem Raufen auf. Wow. Allerdings hatte Jonathan an eines nicht gedacht, dass die Schminke, die ihm Dracula aufs Gesicht geschmiert hatte, nicht wasserfest war. Johnny, deine Schminke! Deine Schminke! Komm raus, schnell! Oh Mann, der Graf wollte wohl mal ein kleines Bad nehmen. Als Jonathan Dracula auch noch in den Pool zog, platzte dem Grafen endgültig der Kragen. Er packte ihn und schleppte ihn raus zum Friedhof. Oh, jetzt hast du Mist gebaut, Jüngerchen. Du hast richtig großen Mist gebaut. Ich hab gesagt, du sollst dich zurückhalten. Du ruinierst mein Hotel, wenn die dahinter kommen. Du bist ja nur eifersüchtig, weil die Leute einen Spaß haben in dem Schuppen. Oh, das ist kein Spaß. Alle Gäste rennen, springen, schwimmen durcheinander. Das ist das Gegenteil von Spaß. Weißt du überhaupt, was Spaß ist? Ich hab den Spaß erfunden. Boah, immer werden die falschen Leute unsterblich. Sieh mich an. Dem Grafen blieb nichts anderes übrig, als Jonathan zu hypnotisieren. Du weißt nichts mehr von unserer Begegnung. Du hast keine Erinnerungen mehr an diesen Ort, noch an all die Monster. Jetzt geh und kehr nie mehr zurück. Sekunde, nie mehr ins Hotel zurückkehren? Wie? Du solltest das Hotel doch vergessen. Ich habe dein Gedächtnis eben mit meinen Kräften gelöscht. Ich habe dir tief in die Augen gesehen. Vielleicht wegen der Kontaktlinsen. Was? Die kleinen Plastikdinger, die mir helfen, besser zu sehen. Hier, ich versuche sie mal schnell rauszunehmen. Ach, so was Ekliges habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Das haben wir gleich. Er soll aufhören. Ja. Hör auf damit, bitte. Hör auf, mit deinen Fingern in den Augen herumzustochern. Hör gut zu. Du wirst nie wieder hierher zurückkehren. Du wirst dich von diesem Ort fernhalten und nie einem Menschen davon erzählen. Oder ich spüre dich auf und sauge dir jeden Tropfen Blut aus deinem Körper, bis du aussiehst wie ein plattgesessenes Furzkissen. Hinfort! Dracula verwandelte sich und flog davon. Ich fasse es nicht, dass ich hier weggehe, Mann. Es lief so gut. Der Kerl hat alles kaputt gemacht. Leck doch mein Blut. Ich hätte einfach sagen sollen, ich bleibe, alter Mann. Und ein fetter Bruce Lee Tritt. Boom, genau in die Fresse. Oh mein Gott, Graf Dracula, bitte töte mich nicht. Dann landete eine Fledermaus vor ihm. Er dachte, Dracula wäre zurückgekommen, aber es war Mavis. Oh mein Gott, Graf Dracula, bitte töte mich nicht. Bin schon weg, bin schon weg. Folge mir. Oh, nein, Mavis, ich kann nicht. Ich muss gehen. Bist du sicher? Das wird lustig. Okay. Mavis brachte Jonathan durch einen Geheimtunnel zum Schloss. Dort angekommen, ging sie mit ihm auf das Dach hinauf. Jonathan war überwältigt von der Aussicht. Boah! Boah, jetzt zieh dir mal die Aussicht rein. Man sieht ja fast bis Budapest. Budapest? Ist das bei Habibi? Oh, du meinst Hawaii. Ja, das ist echt der Knaller. Ich war gerade erst auf einem Musikfestival dort. Einem Menschenmusikfestival? Ich glaube schon. Haben sie dir in die Finger gebissen und Knoblauchbrot ins Gesicht geschmiert? Nein. Naja, einer hat ein ziemlich großes Stück von meinem Schokoriegel abgebissen, aber war kein Ding. Das ist unfassbar. Du warst schon fast überall. Naja, was soll man sonst machen? Zu Hause rumhocken, nie was erkunden, nie sehen, was es da draußen gibt? Man ist ja, 121? Nur einmal, Muss man auskosten. Ja. Oh Mann, der Sonnenaufgang von hier oben muss ja umwerfen. Au! Jonathan wusste nicht, dass das Sonnenlicht für Mavis lebensgefährlich war. Tut mir leid. Mann, du hast wahrscheinlich noch nie einen Sonnenaufgang gesehen, oder? Nein, nicht so richtig. Warum? Komm her, ich hab eine Idee. Sieh's dir an. Dracula und seine Monsterfreunde hatten es sich in der Sauna bequem gemacht. Habe ich euch nicht versprochen, dass wir hier Spaß haben werden? Besser geht's doch wohl nicht. Ich komme schon schön ins Schwitzen. Wann ist ein Johnny mit dem Partygeplane fertig? Der ist lustig. Ja, er ist ein Tier. Wie schön, dass Mavis mal gelacht hat und gut mit ihm konnte. Wer konnte was mit wem? Bitte. Mavis könnte nie mit einem von seinesgleichen zusammen sein. Wie bitte? Seinesgleichen? Ist unseresgleichen nicht gut genug für dich, euer Lordschaft? Nein, nein, nein, Frank. Ich meinte, sie würde nie jemanden mögen mit so, so roten Locken. Jetzt meldete sich der Unsichtbare zu Wort. Ihn konnte man nur an seiner Brille erkennen, die in der Luft schwebte. Was hast du denn gegen rote Locken? Was willst du denn jetzt? Ich habe rote Locken! Und woher soll ich das jetzt wissen? Mavis stand hinter einem großen Schornstein, der ihr genügend Schatten spendete. Sie war überwältigt von der Schönheit des Sonnenaufgangs. Das ist das Unglaublichste, was ich je im Leben gesehen habe. Plötzlich brach Jonathan durch das Dach ein. Johnny! Dracula versuchte weiterhin, seine Freunde bei Laune zu halten. Ich bitte euch, beruhigt euch. Es ist müßig, darüber zu streiten. Johnny ist abgereist. Was? Er ist abgereist? Ja, er hat beschlossen, dass er Mavis nicht mag und uns auch nicht. Jonathan stürzte durch die Decke der Sauna und landete auf dem Schoß des Grafen. Hallo. Hat er sich wohl anders überlegt. Dracula verließ mit Jonathan die Sauna und stellte ihn im Festsaal zur Rede. Ich fasse es nicht, dass du immer noch hier bist. Bist du blöd? Das wird noch böse für dich enden. Ich muss jetzt einen kleinen Gedanken fassen. Ja gut. Siehst du die Tische da? Du verbringst heute den ganzen Tag damit, sie rauszuziehen und rumzurücken, Partyplaner. Oh, fantastisch. Ich sitze hier fest. Jetzt weiß ich, wie sich deine Tochter fühlt. Jonathan begann nun mit dem Tischerrücken. Genug! Stopp! Ab in die Ecke, du hast Sendepause! In die Ecke? Ich bin erwachsener Mann! Nur durch die Kraft seiner Gedanken ließ der Graf Jonathan in die Ecke fliegen. Danach ließ er die Tische schweben. Und los! Tisch 57, stell dich bitte auf Position 23. Wow! Ist das cool! Dreh dich zur Wand! 17 auf 48... 16 auf 47, 19 auf 50. Fabeltastisch. Stör nicht bei der Arbeit. Als Dracula mit dem Tischesortieren fertig war, wandte er sich wieder Jonathan zu. Doch der war verschwunden. Dracula durchsuchte alle nur möglichen Räume und Gänge, aber er konnte ihn nicht finden. In einem der endlosen Gänge traf er auf seine Tochter. Mavis, warum bist du noch auf? Die Sonne scheint, die könnte dich töten, meine Zuckerkralle. Ich konnte nicht schlafen. Weißt du, wo Johnny hin ist? Ich weiß nicht, warum willst du das wissen? Magst du ihn? Was? Nein, ich bitte dich, Papst, er ist voll daneben und verklemmt. Ich denke mal, bist du blöd oder weißt du, dass du voll süß bist? Plötzlich ahnte Dracula Furchtbares. Quasimodo, der Koch, war ja ständig mit seiner Maus Esmeralda auf Menschenfleischsuche. Er hatte doch wohl nicht. Der Graf wollte auf Nummer sicher gehen und befahl einer der Ritterrüstungen, Quasimodo ausfindig zu machen. Wir reden später. Lokalisiere Quasimodos Position. Ja, Herr, Sie schreiten forschen Schrittes Richtung Küche. Sie müssen unverzüglich aufgehalten werden, klar? Sonnenklar, schon auf dem Weg. Die Rüstungen stoppten Quasimodo, der mit Jonathan auf seinem Rücken in die Küche wollte. Was soll dieser Quatsch? Lass mich durch! Quasimodo, Schulze, Sie kommen jetzt mit uns! Aber Quasimodo trat der Rüstung zwischen die Beine in den Hohlraum und machte sich aus dem Staub. Ich bin entrüstet! Dracula merkte natürlich, dass Mavis Jonathan zugeneigt war und redete auf sie ein. Sieh mal, Schätzchen, in deinem Alter verliebt man sich noch nicht. Mami war in meinem Alter. Onis hat gesagt, dass Mami dich zuerst geküsst hat, weil du dich nicht getraut hast. Ja. Jetzt vergiss das mit Mami und mir und den Küssen. Paps, irgendwann einmal werde ich heiraten. Ich kann nicht ewig hier bleiben. Was? Warum nicht? Du hast doch gerade erst deine Milchreiszähne verloren. Aber warum interessiert dich das plötzlich so? Wenn wir früher über Liebe geredet haben, kamst du mit E-Pop, das ist eklig. Und E-Pop, davon will ich gar nichts hören. Keine Ahnung. Herr, er ist in die Küche vorgedrungen. Echt, was? Wofür bezahle ich dich denn? Tut mir leid, mein Schatz, ich muss los. Er hat mich noch nie bezahlt. Quasimodo hatte Jonathan schon auf den Drehspieß gesteckt und wollte ihn über offener Flamme langsam garen. Bevor ich gar bin, kann ich bitte noch einmal mit meinem Rucksack sprechen? Ich will nicht ohne ein Wort von ihm gehen. Bonjour, Monsieur Dracula! Halt deinen buckligen Rand! Jetzt hältst du zu ihm? Was hast du mit diesem Menschen zu schaffen? Er ist kein Mensch, er ist ein Stein! Ganz genau, kleiner Mann, ich bin ein Stein! Wenn er ein Monster ist, soll er Esmeralda erschrecken. Die Maus? Pipi leicht. Okay, dann mal los. Die Maus blieb völlig entspannt. Und als sie einen Piep von sich gab, sprang Jonathan vor Schreck hinter den Grafen. Für Quasimodo ein eindeutiges Zeichen. Ein Mensch! Ein Mensch! Monsieur Dracula hat ein Menschling in das Hotel gebracht! Dracula hob den Arm und ließ Quasimodo mitten im Satz gefrieren. Er verließ mit Jonathan die Küche und führte ihn in das Kellergewölbe hinunter. Hey, cool, dass du mich da gerettet hast. Der Kerl hat einen Knall. Versucht er, mich zu essen. Das ist mir vorerst einmal passiert, ein Skinhead, bei einem Heavy-Metal-Konzert. Ich werde dir jetzt etwas zeigen. Oh. Dracula betrat mit Jonathan eine Gruft. Mitten im Gewölbe stand ein Sarg. Boah, ey, sind wir hier auf einer Beerdigung? Oh Mann, nein, das ist dein Bett. So gruselig und cool. Direkt über dem Sarg hing das Gemälde einer schönen Frau. Wow, die kenne ich. Das Bild habe ich in den Ruinen von Lubov gesehen. Das ist mein Lieblingsschloss. Es gibt eine ganze Legende über die Lady. Eine Legende? Die Lady Lubov. Also, die Geschichte geht so. Ein einsamer Graf ist ihr zufällig begegnet und es heißt, dass nie zwei Seelen mehr füreinander bestimmt waren. Sie lebten zusammen auf Schloss Lubov und bekamen ein Kind. Aber dann geschah eine schreckliche Tragödie. Auf geheimnisvolle Weise brach eines Nachts Feuer aus und beide kamen darin um. Als ich auf dem Schloss war, konnte ich immer noch ihre große Liebe spüren. Es heißt, die Seele der Lady sei noch immer in den Gemäuern gefangen. Die Legende ist falsch. Nur die Frau ist im Feuer gestorben. Die eine Hälfte des Gemäldes war mit einem Tuch abgedeckt. Dracula riss es herunter. Nun sah Jonathan, dass neben der Lady der Graf abgebildet war. Und es ist doch kein Geheimnis, wer sie getötet hat. Sie wurde von deinesgleichen getötet. Dracula erzählte, wie die Menschen sein Schloss gestürmt hatten, um sie zu töten. Vampire! Sauger! Liebling? Versteck dich. Ich kümmere mich darum. Vampir! Bitte beruhigen. Ich bitte um. Die aufgebrachten Menschen brannten das Schloss nieder. Draculas Frau kam dabei ums Leben. Dem Grafen gelang es im letzten Moment, mit dem Baby zu entkommen. Sie sind die wahren Monster. Ich habe diesen Ort für meine Liebste geschaffen, um unser Kind zu beschützen. Als Vater tut man alles für die Sicherheit seiner Familie, selbst wenn man dazu ihr Vertrauen missbrauchen muss. Aber jetzt hat Mavis Gefühle für dich. Was? Ich hab nur... Hammer! Ist schon gut. Du bist ein guter Mensch. Wäre die Welt eine andere, wäre es vielleicht möglich. Draco, wir leben im 21. Jahrhundert. Die Leute sind heute ganz anders. Kannst du mir glaubhaft versichern, dass sie uns alle akzeptieren würden, wenn wir uns ihnen zeigen? Alle von ihnen? Nein, du hast recht. dieses Mal gehe ich endgültig. Du kannst ja sagen, dass ich dringend weg musste oder dass mich die Gremlinfrau gefressen hat. Nein. Ich will ihr nicht die Geburtstagsparty ruinieren. Du kannst dich rausschleichen, wenn das Ganze vorbei ist. Tut mir leid. Das Letzte, was ich wollte, war, sie zu verletzen. Oder dich. Weißt du, du bist vielleicht als Frankenstein nicht gerade berauschend. Aber du würdest einen tollen Vampir abgeben. Echt jetzt? Ich glaube, dein Hypnoseblick habe ich schon drauf. Oh weh, das kann ja heiter werden, zeig her. Hamach, du bist in meiner Gewalt. Ich befehle dir, mach mir den Werwolf, Mann. Oh. Ich habe zu viele Kinder. Kratzt nicht mal jemand, ich habe Flöhe. Hat er echt mal einen Wolf gesehen? Ja, nein, keine Erklärung. Ist nicht mehr lustig, wenn man nichts erklärt. Jonathan machte sich gleich an die Arbeit, um eine tolle Party für Mavis zu organisieren. Und das gelang ihm auch. Die Stimmung auf der Party war megamäßig und natürlich auch die Musik. Girl, aus den Kinderschuhen bist du raus. Denn nun genießt du Frosch und Maus. Vor mir steht Zeitwind. Als Mavis erschien, war Jonathan fast sprachlos. Sie hatte sich toll zurechtgemacht und sah einfach umwerfend aus. Danke für die Party. Oh ja, gefallen dir meine Ideen? Die schönste Überraschung kam aber erst jetzt. Jonathan hatte eine Lightshow vorbereitet, die alle großen Städte der Welt zeigte. Es war ein Lichtermeer ohnegleichen. Und Mavis war total fasziniert. Es ist umwerfend. Mavis schaute Jonathan lange und tief in die Augen. Und dann küsste sie ihn. Als Dracula das sah, knöpfte er ihn sich vor. Wie konntest du? Nachdem ich dir mein Herz ausgeschüttet habe. Aber Papst, das war nur ein Kuss. Nein, du darfst nicht küssen. Papst, ich darf mein Leben leben. Ich bin nicht mehr 83. Ich darf Leute mögen oder mir nochmal die Welt ansehen. Was? Du hast sie gesehen. Du hast gesagt, sie gefällt dir nicht. Vielleicht will ich dem Dorf ja noch eine Chance geben. Ich muss Erfahrungen sammeln. Locker vom Hocker, so wie Johnny. Nein. Du kannst nicht nochmal ins Dorf gehen. Du musst ihm klar machen, wir sind Freunde. Nein, das ist ganz unmöglich. Nichts ist unmöglich. Ist alles eine Frage, wie man sich gibt. Nein, das wird gar nichts ändern. Woher weißt Weil du das? Weil es das nicht will. Warum wird's das nicht? Weil das Dorf in Wirklichkeit nicht existiert. Wie meinst du das? Nicht existiert. Was hast du getan? Ich habe getan, was ich tun musste. Was war das? Was genau musstest du denn tun? Sag's mir! Ich hab das Dorf gebaut. Das Hotelpersonal hat es hochgezogen und die Zombies haben sich als Dorfbewohner verkleidet. Bitte, ich... Wenn du wirklich in die Welt rausgeflogen wärst und dir was passiert wäre, ich hätte mir das nie verzeihen können. Aber das kannst du dir verzeihen? Mich anzulügen? Mich auszutricksen? Mich für immer hier einzusperren, obwohl du wusstest, mein größter Traum ist zu reisen? Plötzlich tauchte Quasimodo auf. Total aufgeregt und nicht für jeden verständlich, brabbelte er drauf los. Sprich Deutsch, bitte! Deine Stimme ist sowas von nervig! Wartet, ich spreche tiefgefroren. Er sagt, Dracula hat einen Menschen ins Hotel gebracht. Einen Menschen? Bleib bei mir, Pippi! Er sagt, da hinten ist der Mensch. Franzosen reden so. Quasimodo zeigte, so gut es in gefrorenem Zustand eben möglich war, auf Jonathan. Johnny ist kein Mensch, er ist der Cousin meines rechten Arms. Er lügt. Er sagt, das ist eine lange Geschichte. Hey, warte, nein, lass mich los. Er sagt, er schauert vor dem Menschen. Ich glaub's ja nicht. Mavis sah Jonathan an und ging langsam auf ihn zu. Ist das wahr? Bist du wirklich ein Mensch? Ja. Es tut mir so leid. Ist mir egal. Ich will trotzdem mit dir zusammen sein. Dracula stand ganz in der Nähe und beobachtete die beiden. Jonathan sah ihn an. Er holte tief Luft und sagte zu Mavis: Tja, Pech. Ich will aber nicht mit dir zusammen sein, weil du ein Monster bist und ich hasse Monster. Leb wohl. Jonathan drehte sich um und verschwand. Entsetzt starrte Mavis ihren Vater an. Das ist alles deine Schuld! Mavis verwandelte sich und flog davon. Auch die Gäste gingen. Als alle Gäste das Hotel verlassen hatten, ging Dracula zu Mavis. Zaghaft klopfte er an ihre Tür. Mavis, Tränentüchlein, bist du da drin? Mavis war nicht in ihrem Zimmer. Mavis! Und das Fenster stand weit offen. Mavis! Dracula verwandelte sich und flog hinaus. Mavis! Dann entdeckte der Graf seine Tochter auf dem Dach sitzend. Er flog zu ihr. Papst, tust du mir einen Gefallen? Ja, ja, natürlich, Kleines, alles, was du willst. Löschst du mir mein Gedächtnis? Nein, nein, nein, nein, nein, das tue ich nicht. Ich möchte, dass du dich an so viele Dinge erinnerst. Du hattest recht, Papst. Die Menschen hassen uns. Meine Süße, es gibt so viele heiratswürdige Monster. Du bist doch noch so jung. Was ist das? Was liest du da? Mavis hatte das Geschenk ihrer Mutter dabei, das sie von ihrem Vater zum 118. Geburtstag bekommen hatte. Es war ein kleines Büchlein. Dracula las die ersten Zeilen. Martha, was habe ich getan? Im Hotel unterdessen war die Hölle los. Alle Monster wollten schnellstens abreisen. Wo bleibt meine Rechnung? Hier ist mein Schlüssel! Hier ist mein Schlüssel! Ich hab Platz an! Was wollen die Minibar-Rechnung? Schatz, die Kinder haben die Minibar aus dem Fenster geworfen. Wenn die so große Fenster haben. Naja. Verzeihung, pardon, ja, Entschuldigung, ich habe zwei Monster per Express zu verschicken. Dracula kam zurück und versuchte, die Monster zu beruhigen. Freunde, bitte hört auf. Zu spät, du Flederratte. Bitte, ich flehe euch an. Ihr müsst mir helfen, Johnny zu finden. Den Menschen? Der hätte uns töten können. Ich weiß, ich habe gelogen. Das war falsch. Aber bitte, ihr müsst mir glauben. Johnny ist kein böser Junge. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, ob die Menschen überhaupt noch so böse sind. Frank, mein Freund, du verstehst mich doch. Er redet nicht mit dir. Zuerst sagst du uns, Menschen sind böse, jetzt sind sie gut. Was noch? Oben ist unten, kalt ist heiß, Gremlins stinkt nicht. Ich stink nicht! Ich mochte Johnny wirklich, auch ohne Cousin. Er hat mich zum Lachen gebracht. Ich glaube, zwischen ihnen hat's gechinkt. Gechinkt? Aber ich stand ihnen im Weg. Aber es chinkt doch nur einmal im Leben. Was sitzen wir hier rum? Holen wir Johnny zurück. Ab die Post. Ja! Gute Idee! Ja, das machen Kommt. Wir! Ja! Dracula und seine Monsterfreunde stiegen in den Leichenwagen und fuhren los, um Jonathan zurückzuholen. Alles klar, wo soll ich hinfahren? In die Menschenwelt, bevor Johnny für immer fort ist. Und was ist mit der Sonne? Ich weiß es nicht. Locker vom Hocker. Mordslocker. Locker vom Hocker. Also, wir folgen deinen Stiefelabdrücken. Wenn die sich verlieren, trittst du auf den Plan, Wayne. Ich? Da! Plötzlich entdeckte Dracula einen Pullover, der mitten auf dem Weg lag. Ja, Ich wusste das, was aus dem Rucksack rausfallen würde. Wow, das stinkt! Riechkolben aktivieren. Wie? Du willst, dass ich seine Fährte erschnüffel? Nein, nein, nein. Meine Fährtenschnüffeltage sind vorbei. Weißt du, wie viele Windeln ich gewechselt habe? Wie viele Stinkerwürstchen diesen Riecher zerstört haben? Aber... Wayne, der Werwolf, ließ eines seiner Kleinen an dem Pullover schnüffeln. Er ist in ein Auto eingestiegen, ein 86er Trabi. Kupplung und Getriebe sind in Eimer, aber sonst ist er guten Schuss. Er ist durch das Dorf gefahren zum Flughafen, Flug 497. Abflugzeit 8 Uhr morgens. Das ist in 15 Minuten. Sitzplatz 23a. Er hat das vegetarische Essen bestellt. Sehr gut, danke Gertrud. Als sie dann später in die Stadt kamen, erwartete sie dort eine Überraschung. In der Stadt wurde ein Monsterfestival gefeiert. Überall hingen Plakate und Banderolen, auf denen »Wir lieben Dracula« oder »Ich brenne für Frankenstein« stand. Und all die Menschen hatten sich als Monster verkleidet. Eines war klar, hier würden sie gar nicht auffallen. Frankenstein war beeindruckt. »Die mögen uns?« Wirklich? Dracula klappte das Seitenfenster auf und fragte einen Menschen nach dem Weg. Dieser hatte sich als Dracula verkleidet. Entschuldigen Sie, wissen Sie den schnellsten Weg zum Flughafen? Ja, Blutsbruder Dracula, es gibt nur einen Weg. Bla, bla, bla. Aber da ist alles dicht, das schaffen wir auf keinen Fall. Du hättest eine Stunde früher losfahren sollen. Bla, bla, bla. Ich sage nie, bla, bla, bla. Na schön, dann laufen wir eben zu Fuß dadurch. Da durch die Menschenmassen kein Durchkommen mehr möglich war, stiegen sie aus und gingen zu Fuß weiter. Wenn der Kerl gewusst hätte, dass er mit dem echten Dracula spricht, der wäre über alle Berge gewesen. Wartet mal. Du hast einen Schwarzen getroffen. Aber die können nur sehen, wer wir wirklich sind, wenn wir zeigen, wer wir wirklich sind. Das könnte klappen. Ihr meint sie erschrecken? Wir haben seit Jahrhunderten keinen Menschen mehr erschreckt. Ich weiß nicht mal, ob ich das noch drauf hab. Ich hab's nicht mehr drauf. Wart's ab, das haben wir gleich. Der Unsichtbare zündete ein Streichholz an und hielt es Frankenstein vor die Nase. Feuer! Hilfe! Feuer! Frankenstein brüllte die Menschen jetzt an. Aber statt zu erschrecken, applaudierten die Menschen. Ich versuche euch hier zu erschrecken! Der echte Frankenstein! Wissen wir! Wir lieben dich! Bitte ein Autogramm auf die Fackel! Hört zu, bevor ihr noch irgendwas sagt! Da unten ist der echte Dracula! Beweis es! Draculas Tochter ist verliebt! Und er muss schnell zum Flughafen! Und er kommt hier nicht durch! Warum fliegt er nicht? Wegen der Sonne, du Idiot. Er ist ein Vampir. Ganz genau. Danke, Strebermonster. Liebes Volk, wenn ihr wirklich unsere Freunde seid, macht eine Schneise für diesen Mann frei. Herhören, alle Draculas in eine Reihe. Bla, bla, bla. Alle anderen heben die Capes. Schützt unseren Freund. Bla, bla, bla. Die Menschen hoben ihre Capes und Mäntel, sodass keine Sonne in die Schneise scheint. während der folgenden speziellen Durchsage für meinen lieben Freund Jonathan. Dracula? Mein lieber Junge, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht. Ich wollte meinen Liebling für mich behalten, weil ich wusste, dass sie bei mir für immer sicher ist. Aber mir ist klar geworden, dass Kinder ihren eigenen Weg finden müssen. Sie werden stolpern und fallen, lachen und weinen, aber... So ist das Leben. Ich weiß jetzt, du und Mavis seid füreinander bestimmt. Zwischen euch hat's Ching gemacht. Wenn sie schon jemand anderem ihr Vertrauen schenken muss, bin ich froh, wenn du das bist, Jonathan. Ich hoffe, du kannst mich hören und verzeihst mir. Dracula flog wieder zu Jonathans Fenster zurück. Jonathan und er sahen sich an. Jonathan lächelte und hob den Daumen. Und jetzt werden wir noch mal kurz umdrehen, um nachzutanken und dann sofort weiter zu fliegen. Hört auf zu jammern, ich verbrenne hier draußen. Dann flog Dracula so schnell er noch konnte nach Hause. Etwas angekokelt landete er in Mavis' Zimmer. Paps? Ach, mir geht's gut, ich habe nur einen kleinen Sonnenbrand. Schätzchen, ich dachte immer, das Schlimmste wäre, dich fortgehen zu sehen. Aber dich leiden zu sehen, ist noch schlimmer. Mavis, ich will, dass du dein Leben lebst. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Nun ja, Mamis Geburtstagsgeschenk hast du ja schon bekommen. Und jetzt schenke ich dir meins. Dracula holte Jonathans Rucksack hervor. Was soll ich denn damit? Oh, der kommt inklusive Zubehör. Dracula drehte den Rucksack um und Jonathan kam zum Vorschein. Du? Du. Wieso bist du wieder hier? Weil du mein Ching bist, Mavis. Ich bin dein Ching? Aber du hast mir doch gesagt, dass du Monster hast. Ja, naja. Ich hatte Angst, dein Vater saugt mir bis auf den letzten Tropfen mein Blut aus, wenn ich das nicht sage. Das hätte ich nie im Leben. Doch, er hat recht, das hätte ich. Papst! Ich hab mich verrannt, Teufelschwänzchen. Schaff dir dein eigenes Paradies. Können wir noch einen Kussversuch starten? Ja, das können wir. Und so gab es doch tatsächlich ein Happy End für einen Menschen und einen Vampir. Mavis Geburtstagsparty wurde jetzt richtig gefeiert und Jonathan gab einen Song zum Besten, in den alle später mit einstimmten. Liebe fand ich blöd, spielte nur den King. Doch mit dem Mädchen hier lief ein anderes Ding. Wie ein K.O.-Schlag im Ring, wusste nicht, ob ich's bring. Lag flach, ohne Luft, war ein Jämmerling. Es war ein Ding genannt Ching, wollte einfach singen. Hörte nur noch Schnulzen von diesem Sting. Sie strahlte mich an und ich dachte, jetzt spreng ich, wenn aller Unsinn bei diesen Löwen abging. Exkursionen in das Schloss zurückkehrte. Er beugte sich über eine Wiege, in der ein kleines Baby lag. Kuckuck! Was das war? Das war Dracula. Er begrüßte seine kleine süße Tochter Mavis. Nein. Ich wollte dich nicht erschrecken, mein kleines Baby.